Da liegen die Helden in Haufen in Reihen, der Freund wie der Feind, zusammen allein, die Augen geschlossen, die Fäuste geballt, die Waffeln im Arme, die Gräser umkrallt. Da liegen die Helden, durchbohrt von dem Stahl, am Hang auf dem Berge und unten im Tal, auf Feldern und Wiesen, im Sande, im Wald, den Fluch auf den Lippen, noch steinern und kalt, noch steinern und kalt, noch steinern und kalt, noch steinern und kalt. Es ist dann und kalt. Da liegen die Helden, so blutig und blass, in brechenden Augen, auch grimmigen Hass, den Stahl noch im Herzen, die Stirne zerklafft und krampfhaft umschlungen, der blutigen Schaft. Da liegen die Helden, durchbohrt von dem Stahl, am Hang auf dem Berge und unten im Tal, auf Wäldern und Wiesen, im Sande, im Wald, den Fluch auf den Lippen, nur steinern und kalt, nur steinern und kalt, nur steinern und kalt. Der Fern ein Meer.